Deutschlandfunk. Kommentar. Heute von Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sein Thema? Facebook. Liberale und Demokraten müssen das Internet besser nutzen lernen. Es ist nicht lange her, da waren alle von den schönen neuen Wahlkämpfen begeistert. Der Sieg des herrlichen jungen Präsidenten wurde nicht zuletzt seiner neuartigen Kampagnenführung zugeschrieben. Dazu gehörten neben mitreißenden Reden und einem Heer von begeisterten Freiwilligen auch neue Formen der Datenanalyse. Statt die eingesammelten Spendengelder durch standardmäßige Postwurfsendungen sinnlos zu vergeuden, wurden die Mittel gezielt eingesetzt. In welcher Straße wohnen mögliche Anhänger? Welche Themen wecken besondere Ängste? Der Präsident hieß damals Barack Obama und die Art, wie er seine Wahlkämpfe führte, wurde in Deutschland von kaum jemandem kritisiert. Ganz im Gegenteil. Hiesige Politiker luden Obamas Leute als Berater ein und die meisten Journalisten berichteten voller Bewunderung. Jetzt heißt der Präsident Donald Trump, er hat seinen Wahlsieg mit ähnlichen Methoden errungen und auf einmal ist die Aufregung groß. Datenmissbrauch, Wahlmanipulation, dreiste Lüge werden ihm und seinen Helfern vorgeworfen. Jetzt wollen deutsche Politiker die Methoden nicht mehr nachahmen, sie wollen sie einschränken und verbieten. Nicht mal mehr die Deutsche Post, die dem strengen heimischen Datenschutz unterliegt, soll die Parteien mit Informationen versorgen dürfen. Auf einmal ist Wahlkampf wieder ganz einfach. Auf Marktplätzen reden, Plakate kleben und Pressekonferenzen abhalten, diese Vorstellung ist natürlich naiv. Es hat bislang kaum jemanden gestört, dass der Wahlkampf der Parteien genauso auf Zielgruppen zugeschnitten ist wie die Werbung für Zigaretten oder Bier. Schon immer hat die FDP ihre Plakate lieber in den Vierteln der Besserverdienenden aufgehängt, hat die Linkspartei im Plattenbauviertel mobilisiert, haben die Grünen ihre Stände zwischen sanierten Gründerzeitbauten aufgestellt. Von dem hehren Anspruch einer demokratischen Öffentlichkeit, in der sich alle auf gleicher Augenhöhe über die gleichen Themen im herrschaftsfreien Diskurs üben, war auch das schon weit entfernt. Natürlich hat sich die Pluralisierung der Gesellschaft in verschiedene Milieus und Subkulturen seither fortgesetzt und beschleunigt. Die Möglichkeit, sich mit den neuen Medien mehr denn je in einer eigenen Welt einzukapseln, ist eher ein Symptom dieser Entwicklung als seine Ursache. Aber das wird sich nicht zurückdrehen lassen durch Verbote und Verdächtigungen. Es wäre besser, die etablierten liberaldemokratischen Parteien würden sich auf die Vorzüge besinnen, die Facebook und Co. auch ihnen im Wahlkampf bieten. Sie können bislang vernachlässigte Themen finden, ihr Potenzial vergrößern und Wähler aufspüren, die sich aus dem demokratischen Prozess schon abgemeldet hatten. In der Debatte geht derzeit einiges durcheinander. Nicht die aggregierten Datensätze für die Parteienwerbung sind das Problem, sondern die Persönlichkeitsprofile des Einzelnen, die nicht nur, aber vor allem bei der Facebook-Nutzung entstehen. Die Kritik am laxen Umgang, den der Konzern bislang damit übte, ist mehr als berechtigt. Bei so viel Misstrauen fragt es sich jedoch, warum der deutsche Gesetzgeber ausgerechnet diese Firma damit betraut, Hassnachrichten und Lügengeschichten auf den eigenen Seiten aufzuspüren und gegebenenfalls zu löschen. Klar, die Parteien müssen im Netz auch Regeln beachten, sogar mehr noch als Unternehmen oder Einzelpersonen. Sie müssen auch in der Netzwelt den Regeln ihres Staates zur Parteienfinanzierung folgen. Die Daten dürfen dafür nur anonym ausgewertet werden. Liberaldemokratische Parteien können im Wahlkampf Tatsachen aufbauschen und Fakten verschweigen, aber schon aus Selbstschutz keine nachweisbaren Unwahrheiten in die Welt setzen. Dann aber kann das Netz viele Möglichkeiten bieten, die Demokratie zu beleben. Obama hat es gezeigt. Sie hörten den Frühkommentar von Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.